Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 57 des Gabelbissen Podcast. Wie auch schon in der letzten Folge möchte ich euch heute eine Spezialität vorstellen, die man in gewisser Hinsicht mit dem Advent assoziiert. Dieses Mal ist es nicht so eine direkte Verknüpfung mit der Adventzeit, so wie wir es in der Folge 56 beim Kletzenbrot hatten. Ihr erinnert euch, viele Traditionen hatten mit der Adventzeit zu tun, vor allem wenn es gebacken wurde etc. Das heutige Gericht, die heutige Spezialität hat für mich persönlich einen Adventscharakter, da man diese häufig, zumindest in Wiener Raum und auch in den nördlichen Teilen von Niederösterreich, im Waldviertel zum Beispiel, diese Spezialität halt auf Adventmärkten primär bekommt. In gewissen Teilen von Niederösterreich weiß ich, da gibt es eigentlich das ganze Jahr herum. Aber um was geht es eigentlich? Es geht heute mal um den Feuerfleck. Der Feuerfleck ist, ganz banal gesagt, ein Fladenbrot, der vor vielen Jahren eigentlich ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Feuerfleck stammt ja eigentlich aus dem Mostviertel und dort wurde jahrelang eigentlich nichts mit dem gemacht. Erst vor einigen Jahren, kann man sagen, hat diese Spezialität eine Art Renaissance, sprich Wiedergeburt, miterleben dürfen. Und zwar kam das, so würde ich sagen, mit dem Boom der Mittelaltermärkte zurück. Ja, und seit dem Zeitpunkt sind Feuerflecken sehr beliebt bei eben Adventmärkten und den bereits genannten Mittelaltermärkten. Das Fladenbrot selbst ist eigentlich die älteste uns bekannte Brotart. Man klar ist recht dünn, das konnte man schon damals relativ einfach backen. Ja, und das Ganze basiert auf dem der Menschheit ältesten bekannten Getreiderezept, nämlich dem Getreidebrei. Getreidebrei, das war ja das erste Gericht, das man eben mit geschroteten, also damals in Verhältnissen möglich geschroteten Getreide gemacht hat. Ja, und irgendwann kam man auf die Idee, man könnte das doch mit Hitze zuführen und da hat man dann was Festes daraus. Ja, und das kannten bereits die Sumerer und die Ägypter. Und zwar haben die einfach den Getreidebrei in so Fladenform gebracht und das auf heiße Steine gelegt. Ja, und schon war das Fladenbrot geboren. Man datiert das Ganze so circa auf 5000 vor unserer Zeitrechnung zurück, sprich auf 5000 vor Christi Geburt. Europa war da ein bisschen später dran. In Europa kannte man das Fladenbrot erst, so geht man halt davon aus, heutzutage so circa 3000 vor unserer Zeitrechnung. Das Fladenbrot ist ja eigentlich weltweit verbreitet. Und das hängt damit zusammen, da irgendwie alle Kulturen einen gewissen Ackerbau betrieben haben, wo sie Getreidearten kultiviert haben. Und das hat den Vorteil, dass Fladenbrot weltweit eine Vielzahl an Variationen anbietet. Es ist nicht überall gleich. Um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, in der Türkei kennen wir vom Fladenbrot das Jufka, Griechenland die Pita, Pita kennen wir vielleicht vom Gyrosch. In Israel gibt es das sogenannte Matze, das ist eine spezielle Variante der Pita. Nur so kurze Anmerkung am Rande, Matze hat auch in der christlichen Kirche eine gewisse Bedeutung, denn dieses Brot war der Vorgänger der heute bekannten Hostie. Ja, in Italien, um weiterzukommen, gibt es das Focaccia. In Schweden zählt zum Fladenbrot das Knäckebrot. Ja, und aus Amerika bekannt sind uns unter anderem die Tortillas. Vom Prinzip her sind ja alle relativ verwandt miteinander. Wie du gesagt, aber von den Zutaten unterscheiden sie sich dann doch ziemlich stark. Aber das wollen wir uns jetzt nicht genauer anschauen, sondern kommen wir zu unserem heimischen Produkt zurück, dem Feuerfleck. Den kann man auf zwei Arten machen. Ich kann ihn auf der einen Seite mit Germ machen, und auf der anderen Seite mit einem Sauerteig. Wie bereits erwähnt, geht der Feuerfleck aufs Mostviertel zurück. Also dort, Mostviertel liegt in Niederösterreich, Dort rechnet man ihm eigentlich die Herkunft so richtig an. Dort wird auch bei Heurigen angeboten. Man findet ihn teilweise auch noch in Lokalen. Aber da eher ganz selten. Wenn, dann findet man den Feuerfleck dort eher bei einem Heurigen. Aber leider auch nicht alltäglich. In den anderen Teilen von Österreich ist er auch bekannt. Da ist er dann halt ein bisschen abgeändert, aber da wird er nicht mehr so gelebt, wie man es noch im Mostviertel zum Beispiel macht. Zutaten für so einen Feuerfleck braucht man eigentlich nicht viel. Er besteht im Wesentlichen aus Roggenmehl, dann auch noch mit Zugabe von Weizenmehl. Abhängig, ob ich Weizenmehl dabei habe oder nicht, mache ich einen Sauerteig oder Germteig. Ja, und dann brauche ich noch ein bisschen Salz und ein wenig Wasser. Aus dem macht man dann mehr oder weniger einen Teig. Und das Ganze wird heutzutage in der Pfanne ohne Fett gebacken. Also nimmt man idealerweise eine beschichtete Pfanne. Früher hat man das Ganze in Steinöfen gemacht. Quasi, was heutzutage ein Pizzaofen wäre. Man könnte es damit auch heute mit einem Pizzastein im normalen Backrohr machen. Oder bei den Feueröfen ganz einfach auf der Herdplatte. Könnte man heute auch machen, außer man hat einen Induktionsherd. Ja, da würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen, weil das, glaube ich, wird nicht warm werden. Ja, und bei Gas würde ich es ehrlich gesagt auch nicht unbedingt machen. Also da auf alle Fälle immer eine Pfanne nehmen. Man, ich würde es generell empfehlen, denn nachher muss man den Ofen weniger putzen. Ja, und Feuerfleck isst man nicht so ohne irgendwas. Klassischerweise wird er zumindest im Waldviertel mit Schmalz und Knoblauch serviert. Mostviertel, was ich gelesen habe, dürfte eher eine Variante mit Sauerrahm traditionell sein. Aber Feuerfleck wird auch zum Beispiel mit Kräutersoßen, mit kleingeschnittenem Speck oder Geselchten oder teils, was ich im Radio erst gehört habe, bei einem Adventmarkt hat man das angepriesen, mit Nutella serviert. Also ihr seht, eigentlich ist der Feuerfleck sehr vielseitig von dem, was ich dazugeben kann. Und sprich, bei dem Gericht ist eigentlich der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt. Ich kann den mit den Zutaten kombinieren, wie ich möchte. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt zum Rezept kommen, schauen wir uns zwei Zutaten des Feuerflecks mal etwas genauer an. Und da die Hauptzutat ist ja das Roggenmehl. Der Roggen zählt zu der Familie der Süßgräser. Also Getreide, so wie es wir kennen, ist im Endeffekt eine Grasvariante. Er hat eher eine gemäßigte Verbreitung in Europa. Es gibt zwei Arten, die uns bekannt sind, der Sommer- und der Winterroggen. In Europa wird primär der Winterroggen kultiviert, denn der hat einen wesentlichen Vorteil dem Sommerroggen gegenüber, er ist winterhart. Sommerroggen wird das nicht überstehen. Ja, und das Ganze ist, wie so oft, wie bei Gräsern eigentlich meistens, was ich weiß, eine einjährige Pflanze. Das Roggenmehl hat ja im Gegensatz zum Weizenmehl ein paar unterschiedliche Backeigenschaften. Und das Ganze geht zunächst einmal auf ein gewisses Enzym, die Pentosanen, zurück. Denn die machen es mehr oder weniger, dass beim Gluten, was fälschlicherweise oft als Gluten bezeichnet wird, aber wie gesagt korrekt Gluten genannt wird, eben dass der Teig kein sogenanntes Klebegerüst aufbauen kann und somit ist, wenn ich dem Ganzen Hefe zusetzen würde, eine Gashaltung mehr oder weniger undenkbar. Sprich, der Teig geht nicht auf, weil eben dieses Enzym dem Teig nicht die Fähigkeit gibt, Gas zu halten. So, und da gibt es eigentlich eine ganz, ganz einfache Lösung dafür, nämlich der Sauerteig. Der Sauerteig schafft es, den ganzen Prozess zu entschleunigen, er verlangsamt das Ganze und somit kann ich hier wieder ein, Anführungszeichen, Klebegerüst aufbauen und den Teig somit auflockern. Und das funktioniert eigentlich relativ einfach. Der Sauerteig basiert nämlich zunächst auf einer Mischung von Roggenmehl und Wasser. Ja, und die Vergärung des Ganzen geht dann zurück auf Milchsäurebakterien und Hefe, also Germ. Und die Säurebakterien, die Milchsäurebakterien, haben eben die Eigenschaft, dass sie diese Enzyme ausbremsen. Und während die das machen, kann man sich so vorstellen, kann die gern die Zeit nutzen und als Triebmittel wirken. Und somit bringe ich zusammen, dass auch ein reiner Roggenteig aufgeht. Alternativ zum Sauerteig könnte ich auch noch eine zweite Mehlsorte, in dem Fall Weizenmehl, zugeben. Hier geht es dann ein bisschen besser auf, aber mit Sauerteig ist am gescheitersten, um ehrlich zu sein. Und was natürlich noch für ein Roggenmehl spricht, ist, dass es eigentlich einen viel aromatischeren Geschmack hat als Weizenmehl. Okay, Vorteil in einer Hinsicht fürs Brot, das ist durchaus ein Vorteil, wie ich finde, aber Kekse würde ich ehrlich gesagt mit Roggenmehl nicht backen wollen. Da hat einfach das Mehl einen zu starken Eingeschmack, was ich ja bei Keksen nicht unbedingt haben möchte. Roggenmehl wird übrigens auch sehr, sehr gerne bei Vollkornbrot verwendet. Da gibt es jetzt verschiedenste Varianten, zum Beispiel beim Pumpernickel, da wird auch Roggenmehl verwendet. Ja, und ihr könnt annehmen, ist eigentlich auch viel gesünder als Weizenmehl. Und das liegt, weil es einen hohen Anteil am Lysin hat und das wirkt sich durchaus positiv auf unseren Körper aus. Roggen wird aber nicht nur fürs Backen verwendet, Roggen findet sich auch in der Alkoholherstellung. Da gibt es zum Beispiel Roggenbier, das hat in den letzten Jahren durchaus wieder an Bedeutung gewonnen. Aber auch bei höheren prozentigen Sachen findet man den, ganz klassisch wäre der Rye Whisky, aber auch Korn, den man aus Norddeutschland kennt und teilweise auch für Wodka. Ja, und die zweite Zutat in unserem Rezept, das Weizenmehl. Weizen zählt ebenfalls zu den Süßgräsern und das ist einfach das am weitesten verbreitete Mehl. Also das findet man eigentlich, wenn man so in den Rezepten schaut, überall findet man Weizenmehl. Bei dem Mehl ist im Grunde kein Sauerteig erforderlich. Hier habe ich keine Enzyme, die dieses Klebegerüst mehr oder weniger zerstören würden. Da kann ich ganz klassisch mit einer Germ arbeiten oder auch an anderen Backtriebmitteln. Aber wenn man will, kann man natürlich auch bei Gebäck mit Weizenmehl auf einen Sauerteig setzen. Spricht nichts dagegen. Hat zwar vielleicht einen anderen Geschmack und auch die Triebwirkung ist eine andere, aber es ist ein total gutes Gebäck, das daraus entsteht. Aber im Grunde wäre eigentlich reine Germ ausreichend. Verwendet wird es im Endeffekt bei allen Weißgebäcken, die man so kennt, wie zum Beispiel einer Semmel oder einem Salzstangerl, aber auch bei allen Süßgebäcken, die so üblich sind, bei Kuchen, bei Torten, bei Keksen, bei Krapfen etc. etc. Hier nimmt man überall das Weizenmehl. Ganz streng genommen gibt es ja verschiedenste Varianten vom Weizenmehl. Und bei den bereits genannten Spezialitäten setzt man hauptsächlich auf weißes Weizenmehl. Das hat zwar den Vorteil, dass es eher geschmacksneutral ist, aber auch unter Anführungszeichen am ungesündesten ist, dass einfach die wenigsten Ballaststoffe enthält. Gesünder wäre hingegen ein Vollkornweizenmehl oder natürlich ein Roggenmehl. Aber wie gesagt, Roggenmehl kann man nicht für alles verwenden. Wie bereits erwähnt, ist ja geschmacksneutral, dadurch ist es einfach vielseitig einsetzbar und das ist ja eigentlich ein großer Vorteil. Der Weizen selbst ist übrigens auch sehr, sehr vielseitig, denn vom Weizen gibt es verschiedenste Varianten. Da hätte man zum Beispiel den Weißweizen, den Emmer, das Einkorn oder auch den Dinkel. Ja, und dann gibt es noch etliche andere Varianten, die man dem Weizen zurechnet. Aber ich würde sagen, genug der grauen Theorie. Kommen wir lieber zum Rezept der heutigen Folge. Und da werden wir natürlich einen Feuerfleck machen mit einer netten Beilage. Und zwar gibt es dazu ein leicht angebratenes Geselchtes und eine schöne Kräutersauce. Für ca. 2 Portionen, entspricht in etwa 5 Feuerflecken, benötigen wir 200 Gramm Roggenmehl, 100 Gramm Weizenmehl, so circa 150 bis 200 Milliliter Wasser, eine Viertel Germ, einen schwachen Teelöffel Zucker und Salz. Zunächst einmal nehmen wir uns ein ganz kleines Gefäß, also ein kleineres Gefäß, bröseln da unsere Germ hinein und geben den Zucker dazu. Und das Ganze rühren wir mal ein bisschen um und lassen es dann ganz leicht ziehen. Wenn das ein bisschen gezogen hat, nehmen wir den Löffel und rühren immer schön ständig um. Und ihr werdet merken, mit der Zeit wird das Ganze klebriger und zum Schluss wird es schön flüssig. Wenn wir das erreicht haben, nehmen wir eine größere Schüssel und in die geben wir mal unser Mehl hinein. Sprich die 200 Gramm Roggen und die 100 Gramm Weizenmehl. Das durchmischen wir schon mal ganz leicht. Und danach formen wir in der Mitte eine Art kleine Grube. In diese Grube leeren wir mal zunächst die 150 Milliliter Wasser hinein. Danach nehmen wir einen Mixer mit Knethaken und kneten den Teig mal leicht durch, damit sich das Wasser schon verteilt. Wenn wir das haben, kippen wir noch unsere mittlerweile flüssige Germ hinzu und geben noch etwas Salz in den Teig. Und dann wird schön weitergeknetet. Sollte der Teig euch noch zu trocken sein, könnt ihr natürlich noch etwas Wasser nachgießen, damit er ein schön geschmeidiger Teig wird. Wenn er dann zu klebrig wird, ist er auch kein Problem. Dann gebt einfach noch ein bisschen Roggenmehl dazu, damit er wieder fester wird. Ich persönlich habe beim Herstellen dieses Teigs auch die Erfahrung gemacht, dass der Knethaken zwar einem sehr helfen kann, aber nach einer gewissen Zeit müssen einfach die Hände ran und man knetet das Ganze schön mit den Händen durch. Davor natürlich, klar, alles gescheit abwaschen bei den Händen, damit auch nichts irgendwas anderes dran klebt. Und dann einfach schön durchkneten, bis wir wirklich einen schön seidigen Teig haben. Ja, das Ganze deckt man dann mit einem sauberen Geschirrtuch ab und stellen es mal auf einen warmen Ort und dort darfst du circa 30 Minuten verweilen. Ja, die Zwischenzeit nutzen wir und stellen mal zunächst unsere Kräutersauce her. Und für die Kräutersauce benötigen wir einen Becher Naturjoghurt, einen halben Becher Sauerrahm, etwas Salz, frische oder tiefgekühlte Kräuter. Die Soßenherstellung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Wir nehmen eine Schüssel, geben da den halben Becher Sauerrahm hinein. Dazu kommt dann das Joghurt, Salz, die Kräuter, die ihr halt gewählt habt. Rührt das Ganze durch und fertig ist eigentlich die Kräutersauce. Wie ihr seht, ganz, ganz schnell, aber im Geschmack finde ich total toll. Ich persönlich würde euch empfehlen, setzt nicht nur auf ein Kraut, wie zum Beispiel Petersilie oder Estragon oder Basilikum, sondern nehmt eine Kräutermischung. Denn das macht die Soße dann total interessant. Wenn wir das haben, schon durchgerührt und abgeschmeckt mit dem Salz, stellen wir es vornächst mal in den Kühlschrank und widmen uns dem Geselchten. Da brauchen wir für zwei Portionen einfach zwei dickere Scheiben, ich würde sagen so einen halben Zentimeter dick. Das wird dann klein gewürfelt. Danach nehme ich eine beschichtete Pfanne, bringe die auf Temperatur und gebe meine gewürfelten geselchten Stückerl hinein. Die brate ich dann schön an. Wenn das dann ganz leicht Farbe genommen hat, gebe ich das Ganze in eine eigene Schüssel und lasst das einfach mal kurz stehen und dann kann durchaus ein bisschen auskühlen, muss ich nicht warm stellen. Pfanne kann ich gleich am Herd lassen und weiter temperieren, denn die halbe Stunde müsste jetzt so circa vorbei sein. Wenn nicht, wartet noch ein bisschen, da könnt ihr ruhig den Herd zurückdrehen. Wenn die halbe Stunde vergangen ist, holen wir unseren Teig aus der Schüssel raus, kneten den noch einmal leicht durch. Danach formen wir eine Rolle und schneiden die in fünf gleichmäßig große Stücke. Die fünf Stücke forme ich anschließend zu einer Knödel, einem Ball, je nachdem wie ich sehe, und rolle das Ganze zu einem Fleck aus. Da muss ich jetzt nicht darauf Wert legen, dass es ein perfekt runder Kreis ist, der kann ruhig, wie ich immer gerne sage, rustikal aussehen. Wenn ich das habe, bringe ich meine Pfanne wieder auf maximale Temperatur, gebe kein Fett hinein, sondern leg mal einen Feuerfleck rein. Und den lasse ich jetzt so lange auf der einen Seite, bis er leicht Farbe genommen hat. Ist übrigens kein Problem, wenn sich während des Backvorgangs der Feuerfleck ein bisschen aufbläht, Blasen wirft, das macht überhaupt nichts. Es ist eigentlich beim Feuerfleck gewollt. Und sobald ich dann unten schon etwas dunkelbraunere Stellen habe, nehme ich den Feuerfleck, drehe ihn um und warte, bis auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche ist. Und dann ist er auch schon fertig. Das mache ich dann mit dem restlichen Stück. Und im Anschluss kann ich ihn schon mit meiner Soße und den gewürfelten Stücken vom Geselchten servieren. klassischerweise, das möchte ich auch noch dazu sagen, wird die Soße, das Fleisch oder was auch immer ich einfach mit dem Feuerfleck kombinieren möchte, in der Mitte des Ganzen platziert. Danach lege ich den zusammen. Quasi, man kann sich so vorstellen wie bei einem Gyros. Und dann esse ich das zusammengelegt, so quasi Fingerfood-mäßig. Man kann es im Endeffekt aber auch anders machen, wenn man es lieber auf dem Teller servieren möchte. Absolut kein Problem. Das ist dann wirklich euch selbst überlassen. Also ihr seht, der Feuerfleck ist eigentlich etwas ganz, ganz Einfaches, das ich wunderbar kombinieren kann. Vielleicht bietet ihr mal bei einem Buffet anstelle von klassischem Gebäck mal Feuerflecken an. Oder macht sonst irgendwas mit Feuerfleck. Der ist einfach so vielseitig, ich kann euch den wirklich nur wärmstens empfehlen. Wenn ihr noch Fragen zum Feuerfleck habt, dann könnt ihr mir diese natürlich jederzeit stellen, wie das gibt es klassischerweise immer im Abspann. Und bevor wir zum Ende der heutigen Folge kommen, noch einmal kurz etwas Administratives, und zwar geht es ums Hörertreffen. Erst vor kurzem, sprich Vortag des Aufnahmetags, gab es bei Twitter eine kleine Diskussion, so wegen Termin etc. Und ich würde vorschlagen, damit ihr euch die Interesse daran haben, aber nicht so recht wissen, sagen, na, komme ich da, komme ich nicht, ich weiß ja gar nicht, wann ihr das macht, möchte ich vorschlagen, peilen wir vom Zeitraum einmal den April an. Also April 2015. Genaue Termine etc. werde ich euch in den späteren Folgen noch nennen. Keine Sorge, das ist alles zeitgerecht, damit ihr, wenn ihr zu spät von weiter wegkommen möchtet, natürlich das auch dementsprechend planen könnt. Tja, und somit sage ich danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.